BR Klassik Horizonte Studio für Musik. So, mal kurz Test, ja. Gut, ja. Ja, ja, danke dir, ich hatte auch umgeswitcht, ist gar kein Problem. Ach, danke. Okay, ja, gut. Aha. Es wird zwar bei mir oft gelacht, wobei ich selber finde mich eigentlich nicht lustig, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass es offenbar bisweilen eine gewisse Heiterkeit oder zumindest eine lachende Reaktion, ist nicht unbedingt heiter, aber sowas vorkommt, ja. Aber gut, ich bemühe mich. Ach je, das ist wohl eine Frage. Kreidleriana. Eine Collage von Julia Schölzel. Also ich bin mit dem Radio groß geworden, insofern bin ich dafür sehr dankbar. Ich komme aus so Vorort von Stuttgart und aus keiner jetzt direkt musikalischen Familie und hatte auch nicht viel Geld. Und so habe ich halt die ganze Musikgeschichte größtenteils, abgesehen von dem, was ich selber auf dem Klavier gespielt habe, habe ich durch das Radio kennengelernt. Als ich mit so 19 dann von der Schule gegangen bin und angefangen habe zu studieren, da kannte ich eigentlich mehr oder weniger die ganze Musikgeschichte, aber ich war vielleicht in 10 Konzerten in meinem Leben. Das heißt, auch all den Bach, Mozart, Beethoven und so weiter bis hin zu Techno, Dubstep, Reggae, whatever, kenne ich als Lautsprechermusik. Und vielleicht deshalb habe ich doch auch eine starke Affinität zu Musik aus Lautsprechern, also elektronische Musik. Johannes Kreidler sitzt in Berlin, ich in München. Wir telefonieren. Es ist ein schöner Sonntagnachmittag im April, viel zu schön, um zu arbeiten. Ich denke an eine Tasse Kaffee mit Kuchen irgendwo in der Sonne, auf einer Terrasse, noch besser mit See- und Bergblick. Unser Gespräch nehmen wir beide auf. Johannes wird mir später seine Aufnahme als WAV-Dateien schicken. So ist der Plan. Zur Sicherheit lasse ich im Studio ein Backup mitlaufen. Man weiß nie. Johannes Kreidler, Komponist neuer Musik und Aktionskünstler, rief im Sommer 2008 die Kunstaktion Product Placements ins Leben. Hochgeladen am 21.07.2008. Aktionskunst. Johannes Kreidler wird am 12.09.08 bei der GEMA in Berlin ein Werk mit 70.200 Zitaten anmelden und hierzu 70.200 Formulare einreichen. Die ewigen Themen haben Shakespeare und ein paar andere zu Genüge abgehandelt. Mir ist es um eine aktuelle Relevanz zu tun. Einerseits wird das zwar oft von der Kunst gewünscht, andererseits höre ich aber auch oft sagen, die Freiheit der Kunst habe sich den Niederungen der Tagespolitik zu enthalten. Letzteres Tabu sollte unbedingt gebrochen werden. Hierdurch sieht Kreidler die Kreativität von Remix-Künstlern behindert. Product Placements zieht das öffentliche Interesse auf sich. Berichte über den Ablauf der Aktion. Dreisat Kulturzeit Filmbericht. Bericht in der Neuen Musikzeitung. Film der Neuen Musikzeitung. Der Kreidler-Dostal-Disput. Duload. ZDF-Infokanal. Elektrischer Reporter. WDR3 Tonart. Deutschlandradio Kultur. Video von Moritz R. von der Plan. Julia-Seliger.de, die Grünen, Fotos 1, Fotos 2, Fotos 3, die Zeit, Darstellung der Diskussion, News-Godot.de, Gulli, Freie Radios, Diesel-Lock, bilanzierendes Interview mit der Piratenpartei, Videoregister, im Feuilleton der Printausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 13.09. ein Kommentar, Bayern 2 Zündfunk berichtet am 12.09. mit einer ausführlichen Reportage. Ich habe Streit vorprogrammiert, ne, und einen riesigen, völlig unsinnigen Verwaltungsaufwand angedroht, den die Anmeldung mit sich bringen würde. Existenz ist ein Schock. Man wird in die Welt hineingeboren, die von Stabilitäten erblüht. Kunstwerke sind Ready-Makes. Jede neu komponierte Musik ist bei ihrer Aufführung schon ein Ready-Make. Berichte vor der Aktion. Taz-Interview, Berliner Zeitung-Interview, Telepolis, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Piratenpartei-Interview, NMZ-Diskussion, Heise-Diskussion, Freier Radios, Netzwelt, BR3, Deutschlandradio, Nerdco-Diskussion, Nisiera, Gulli-Diskussion, Henosod, Lumperladen, Laut.de, Robs Blog, Sotzlog, Fraktallog sowie in etlichen weiteren Tageszeitungen, Radios und hunderten Blogs in über 15 Sprachen. Das die Situation skizziert. Durch ein Telefonat mit der GEMA, eine Juristin, die die Rechtslage referiert, eine Pressekonferenz, auf der er die Aktion kundgibt. Das gab es so noch nie. 2008 hat Johannes Kreidler einen kleinen, aber feinen, wunden Punkt gefunden. Eine einfache Idee, eine kompromisslose Umsetzung und gut platzierte Statements. Damit schlägt er ein und wird ziemlich bekannt. Mit Ende 20 ist das ein absolut gelungener Karriereauftakt. Kreativität muss medial ermöglicht werden. Auf Kreidlers Homepage findet sich folgende Pressemitteilung. Die heutigen Technologien ermöglichen es, Kulturgüter in gigantischen Dimensionen zu verbreiten und kreativ weiterzuverarbeiten, so Kreidler. Leider steht dem auf rechtlicher Seite das veraltete Urheberrecht im Weg. Das Kopieren als Kulturtechnik habe sich durch die digitalen Medien zum allgemeinen Kunst- und Kommunikationsmittel entwickelt. Durch einen seiner Ansicht nach unsinnigen Schutz geistigen Eigentums würde diesem Fortschritt jedoch geradezu prohibitiv entgegengewirkt. Dabei sei in der digitalen Welt doch gar nicht mehr klar definierbar, was das Eigene und was das Fremde an einer schöpferischen Leistung ausmache. Jeder Künstler ist eine Verwertungsgesellschaft. Demgegenüber drängt der Komponist darauf, neue Wege der Honorierung von Kreativität zu diskutieren, wie etwa die Kulturflatrate. Ein Reizthema ist angerissen. Direkt sehen müssen wir uns nicht. Johannes lebt im und mit dem Internet. Auf meinem Bildschirm links habe ich seine Website offen. www.kreidler-net.de. Das heißt Product Placements. Die Kontroverse beginnt. Johannes Kreidler, Komponist. Start, Person, Werke, Theorie, Termine, Doku, Shop. Kontakt. Jeder Komponist, jede Komponistin hat Stücke, die besser und die schlechter sind. Das geht allen gleich. Aber ich hüte mich, das nach außen zu sagen, welche ich selber jetzt besser und schlechter finde. Das ist sozusagen, das ist Privatsache. Person. Johannes Kreidler wurde 1980 in Esslingen geboren. Er studierte von 2000 bis 2006 am Institut für Neue Musik der Musikhochschule Freiburg Komposition bei Matthias Spalinger, elektronische Musik bei Messias Maiguaschka und Orm Finnendahl sowie Musiktheorie bei Ekkehard Kien. Dazwischen war er als Stipendiat der Europäischen Union von 2004 bis 2005 Gaststudent am Institut für Sonologie, Computermusik des Koninklijk Conservatorium Den Haag, Niederlande. Zusätzlich besuchte er Seminare in Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Freiburg. Seit 2006 hat er Lehraufträge für Musiktheorie, Gehörbildung, Komposition und elektronische Musik an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, am hochbegabten Zentrum der Musikhochschule Detmold und an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ausgeübt. Seit 2013 unterrichtet er an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Johannes Kreidler lebt in Berlin. Seine Arbeit ist der konzeptuellen Musik zugerechnet und bezieht meist multimediale Verfahren ein. Ich komponiere nur dort, wo es auch etwas zu komponieren gibt. Na, ich gehöre mich schon zu dieser sogenannten Creative Class, wenn man so will. Also die Menschen, die halt irgendwas mit Medien sozusagen machen, die irgendwie als Freiberufler kreativ tätig sind. Und da ist halt irgendwie Berlin das Milieu, in dem seinesgleichen irgendwie zu Hause ist. Und ja, da fühlt man sich halt natürlich heimisch. Wenn Berlin halt irgendwo auch rauer und schmutziger ist und die Leute direkter oder sowas, Aber das ist doch irgendwie für die künstlerische Arbeit eigentlich irgendwie der bessere Boden, würde ich mal sagen. Abgesehen davon, dass es halt einfach eine größte Stadt Deutschlands ist und ein fantastisches kulturelles Angebot hat und halt noch halbwegs erschwinglich zu leben ist. Und es hat schon auch als Komponist einen Karrierevorteil, wenn man in Berlin lebt und jetzt nicht gerade in, sagen wir mal, in Ulm oder sowas. Und irgendwie im Kontakt mit der Szene zu sein, ist natürlich auch hier praktisch, weil natürlich so viele Komponistinnen, Komponistinnen und Kuratoren, Kuratorinnen und so weiter, Musiker, Musikerinnen, Ensembles hier ansässig sind. Aufführungen, Auswahl. Donau-Eschinger Musiktage, Wethener Tage für neue Kammermusik, Darmstädter Ferienkurse für neue Musik, Medien, Ultraschall Berlin, Porträtsendungen auf Berlin, Deutschlandradio Kultur, Foreign Affairs Deutschlandfunk, SWR 2, Darmstädter Frühjahrstagung für neue Musik, RBB Kulturradio, Biennale Schweizer Venedig, Radio DRS 2, Gaudeamus Music Week BBC Amsterdam, Warschauer Herbst, PRI The World, Biennale du Musique im Fernsehen wurde auf Dreisat Ultima Festival und auf der Deutschen Welle über die Arbeiten Contemporary Music Festival. Titel sind schwierig, Titel sind bisweilen fast die schwerste Arbeit, weil das nun mal irgendwie kurz sein muss und man da also in der gegebenen Kürze aber halt doch was Aussagekräftiges zum Stück schaffen muss, zu formulieren und muss gut klingen, neugierig machen. Wiederum sollte man aus dem Stücktitel nicht allzu leicht schon irgendeinen blöden Karlauer oder sogar einen Strick draus drehen können. Insofern sind Titel oft wirklich Schwerstarbeit und ich kann auch nicht sagen, dass ich mit allen Titeln glücklich bin, aber besser ging es halt einfach nicht. Diminuendo by Shame, Steady Shot, Album, Fantasies of Downfall, The Impossibility of Consciously Experiencing the Moment of Falling Asleep. 11 konzeptuelle Stücke. Instrumentalisms. Rationalization, Irrationalization. Industrialisierung der Romantik. Sogar wenn es noch schneit, versuche ich im Rad zu fahren, weil ich sonst sehr viel zu Hause halt sitze und auch nicht so der Sportsgeist bin. Also eigentlich ist dann halt Fahrradfahren und Sex sind die einzigen Bewegungsmöglichkeiten, die nutze ich dann auch. Und tja. Ja. Publikationen. Essays sind erschienen in Musiktexte, Neue Zeitschrift für Musik, Musik und Ästhetik, Positionen, Neue Musik. In den letzten 10 Jahren kann in der neuen Musik eine neuerliche Hinwendung zum Konzeptualismus beobachtet werden, die ich, der ich gerne auch mit Sprache arbeite, aufgrund der Häufung, der neuen technologischen Grundlagen, der geänderten Themen und des aktuellen künstlerischen, intellektuellen und diskursiven Potenzials neuer Konzeptualismus nenne. Der Berliner Zeitung und der Taz. 2009 erschien im Wolke Verlag Johannes Kreidler, Load Bang. Programming Electronic Music in Pure Data. 2012 erschien im Wolke Verlag Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 bis 2011. Erstens. Ein Konzeptstück wird von einer pointierten Idee determiniert. Zweitens, die Idee ist eine Maschine, die das Kunstwerk produziert. Der Prozess sollte keinen Eingriff nötig haben. Er sollte seinen eigenen Verlauf nehmen. Aha. Lewitt, 1967. Drittens, die Konzeptmaschine heute ist vor allem der Algorithmus. Viertens, das Verarbeitungsmaterial der Maschine heute ist das totale Archiv. Fünftens, Details, rhetorische Mittel und formale Gestaltung sind meistens nur adäquat in Form von Readymades oder per Zufallsgenerator. Sechstens, zu jedem Kunstwerk, das physisch ausgeführt wird, gibt es viele unausgeführte Varianten. Lewitt, 1967. Siebtens, die sinnliche Erscheinung ist nur ein Aspekt des Werkes, dem mehr oder weniger Wert zugebilligt werden kann. Achtens, jedes Stück neuer Musik hat konzeptuelle Anteile. Ja, das habe ich. Spalinger, 2009. Neuntens, nicht alle Ideen müssen verwirklicht werden. Das ist so. Lewitt, 1967. Zehntens, aus vielen verschiedenen Konzeptvarianten oder Stücken kann man aber wiederum eine detaillierte Form komponieren. Anreicherung mit Witzen ist auch okay. Okay, ja. Elftens, eine belanglose Idee kann man nicht durch eine schöne oder expressive Ausführung retten. Hingegen ist es schwierig, eine gute Idee zu verpfuschen. Löwitt, 1967. Zwölftens, eine gute Idee kann man allerdings verpfuschen durch eine schöne oder expressive Ausführung. Dreizehntens, Ideen sind das expressivste und schönste überhaupt. Ja, so ist es auch, genau. Vierzehntens, Improvisation ist selten musikalische Konzeptkunst. Erst recht nicht, wenn die Improvisation gut ist. Dann hast du mich gerade falsch verstanden? 15. Musikalischer Konzeptualismus ist eine Art Minimalismus. Mhm. 16. Eine Idee ist das kleinste mögliche Ganze. Musil, 1916. Ja. 17. Die Musik muss nicht selbsterklärend sein. Und andermediale Zusatzmittel, Text, Video, Performance, braucht der Komponist, Konzeptualist nicht zu scheuen. Sie sind sogar konsequent zu artikulieren. Keine wichtige Information im Programmheft verstecken. 18. Trau dich noch, die kleinste Idee zu veröffentlichen, wenn du glaubst, dass an ihr irgendwas dran ist. Aber setze sie in einen verhältnismäßigen Aufwand. Für eine kleine Idee nicht mehr als ein kleiner Text. 19. Ein Konzeptmusikstück muss nicht ganz angehört werden. 20. Nur diejenige Musik ist neue Musik, bei der die Frage gestellt wird, ob es sich überhaupt um Musik handelt. Sparlinger, 1992. 21. Je unmusikalischer, desto besser. Natürlich, ja. 22. Auf die Konzeptualisierung folgt die Kontextualisierung. Weibel, 1993. 23. Kein Konzept ohne Konzeptualismus. Was soll ich dazu sagen? Das ist selbstverständlich, klar. Erst der Kapitalismus hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Er hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge. Er hat ganz andere Wunder vollbracht als ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen. Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung von Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegrafen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen. Welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte im Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten? Das Wandern ist des Müllers Gruft, das Vater. Das Wandern ist des Müllers Gruft, das Vater. Da ich nicht unhöflich sein möchte, scrolle ich nicht während des Gesprächs auf Johannes' Homepage herum. In der Rubrik Theorie aber kann man sich in Kreidlers Gedankenkosmos verlieren und viele seiner Statements, Essays herunterladen. Sehr nutzerfreundlich. Ich finde Klares und Krudes, Verschraubtes und Plausibles, Polemisches und gut Begründetes, Widersprüchliches, Pathetisches, Appellatives. Es hirnwindet sich manchmal, dazwischen einfache Ideen. Diese ungeglättete Gedankenmischung macht den Reiz aus. Um alles durchzuackern, braucht man mehr als einen Tag, schätze ich. Aber es würde sich lohnen. Ja, bitte. Also ich, klar, das ist an dem Geist, stelle ich ja nur mal das meiste von mir, stelle ich auch online. Ich will es nicht halt aufdrängen, aber vielleicht gibt es jemanden, der einfach sich für interessiert und der wird dann halt auch fündig und kann dann was bekommen und lesen und hören und sehen. Gut. Dann eben ganz systematisch von oben nach unten. Chronologisch sortierte Essays zu den Themen. Soundfiles, Musik mit Musik, Medien der Komposition, Instrument Design, Bestehendes, Product Placements, Partitur eines Musiktheaters, zum Materialstand der Gegenwartsmusik, Institutionen komponieren. Die Ursache liegt in der Zukunft. Kunst muss verdächtig sein. Textinstallationen. Digital Naives oder Digital Natives. Komponieren lassen. Präpariertes Hören. Showtime. Kleines Brevier. Mein Schreibzeug. Elitär versus populär. Matthias Spalingers Zumutungen. Coit. Die Stilmelodie. Das totale Archiv. Komponieren heute. Ein kurzer Essay über die Liebe. Der will nicht nur spielen. Hypermoderne Kunst. Der erweiterte Musikbegriff. Mein tägliches Festival. Gegen Applaus. Wer schreit, hat recht. Über Polemik. Über Provokation. Der aufgelöste Musikbegriff. Ich frage mich, wie sieht die Lebenswirklichkeit von Johannes aus? Lebt er in seiner Welt wie in einer Blase? Es ist sicherlich so, dass dieses Milieu, das in Berlin so ansässig ist, nicht repräsentativ ist für die deutsche Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft ist halt nun mal doch in Städten wie Wuppertal, Kassel und in kleinen Städten und Dörfern die große Mehrheit. Und was jetzt irgendwie in Berlin dann für einen Geist weht, auch irgendwie an Liberalismus und sowas, und Freizügigkeit, das ist sicherlich nicht repräsentativ. Und dann noch zusätzlich bin ich in einer doch sehr speziellen Szene, die sich sehr stark auch aus Fachpublikum zusammensetzt, eben die neue Musik, die natürlich auch schon durch ihr Wesen, durch die Atonalität vor allem, halt nun mal nicht gerade allzu viel Anteil am Mainstream des Musikhörens hat, bin ich auch dadurch ein gutes Stück weit aus sozusagen der normalen Gesellschaft herausgedrängt. Das ist so. Ich bin der Ansicht, dass die neue Musik einige Aspekte ihres Elitarismus abschütteln könnte und ihr das gut täte, ohne einen Anspruch preiszugeben. Großen Reformbedarf sehe ich beim Instrumentarium. Ich gehe oft ins Theater, vor allem in mein Lieblingstheater, dem Hau in Berlin, einer der fortschrittlichsten Spielstätten Deutschlands. Sehr bekannt ist mittlerweile die ansässige Gruppe Rimini-Protokoll, die ein aktualitätsbezogenes Dokumentartheater inszeniert. Gerne arbeiten sie dabei auch mit Musik. Ich glaube, wenn die mich nach einer Musik fragten und ich käme ihnen mit Streichquartett oder Fagott an, würden sie mir den Vogel zeigen. Mit Recht. Die Aura dieser Instrumente ist bürgerlich, altmodisch, unsexy, verschlissen. Die neue Musik dockt meist ans klassische Publikum an, aber ich glaube, dadurch versperrt sie mehr möglichen Hörern den Zugang, als sie gewinnt. Das Klassik-Image ist schädlich. Die Berliner Philharmonie ein Altenheim. Als junger Mensch, so sehr ich persönlich Beethoven liebe, möchte ich als Künstler kein Altenpfleger sein. Ich kenne nun genauso auch elementare Konflikte und Prozesse und Emotionen, die man irgendwie durch Familie und Partnerschaften und so weiter und Freunde so erlebt, dass es auch nicht so völlig hinterm Mond ist, was ich mache. Auch wenn dann das Medium, dem ich mich bewege oder die Ausdrucksweisen, die ich so für mich selber auch gefunden habe, nun ja, sicherlich viele besonders speziell, merkwürdig oder auch wirklich sperrig sind. Und trotzdem hoffe ich, dass darin auch ganz generelle, elementare, allgemeine Erfahrungen drinstecken, die man wiedererkennen kann, weil man diese Erfahrungen auch hat. Ludwig van Beethoven, 1904 bis 1985. Wolfgang Amadeus Mozart, 1911 bis 1977. Richard Wagner, 1930 bis 2005. Listomania, Hörspiel, HR2 Kultur 2016. Ursendung 22.10.2016. Johann Strauss, 1940 bis 2008. Johann Strauss Sohn, 1901 bis 1992. Jedem Begriff liegt eine Liste zugrunde. Ideen von Listen. Listen von Ideen. Eine Theorie des Konzeptualismus und der Unendlichkeit. Eine Idee ist das kleinste mögliche Ganze, Robert Musil. Unteilbar, aber endlos multiplizierbar. Es gibt immer Varianten, an jeder Stelle Unendlichkeit. Varianten lassen eine dahinterstehende Idee erkennen. ohne dass diese selber ausgesprochen würde. Was Sie jetzt nicht sehen können, heißt es entsprechend immer wieder. Das unbenannt Dahinterstehende, das nur in Beispielen auftritt, aber selber unausgesprochen bleibt, unaussprechbar bleibt. Aus der Masse der Beispiele ein Konzept abstrahieren, das gleichfalls ungreifbar bleibt. Von einer Unendlichkeit in die andere. Es sind der Unendlichkeiten unendlich viele, selbst am Ende, im Tod. Karl-Heinz Maria Stockhausen, 1850 bis 1927. Mit Johannes Keitler, Arno Lücker, Esther Kochte und O-Tönen aus den ARD-Archiven. Bis 1974. Johannes Keitler, 1980 bis 2020. Erschießen, der Erschuss. Ausschlafen, der Ausschlaf. Ausstreichen, der Ausstrich. Annullieren, die A0. Ich komme gerade noch rechtzeitig zum Konzert. Die Musiker haben die Bühne schon betreten und nehmen Platz. Me too. Schnell noch falte ich das Programmheft auseinander, das etwas arg klein gedruckt ist. Sparmaßnahme? Versteckte Klauseln? Oh, ein langer Programmtext zum ersten Stück. Aber da wird der Saal schon dunkel und die Klarinette haucht mir den ersten Ton in die Muscheln. Nach ein paar Minuten der üblichen neuen Musikklänge, wie soll es auch anders sein bei den immer gleichen Instrumenten, drängt sich die Frage auf, was denn für Gedanken hinter dem Stück stehen. Also probiere ich jetzt doch noch zu erfahren, was der Komponist einen wissen lässt. Möglichst ohne der Musik Papierraschel-Sounds hinzuzufügen, falte ich das Heft wieder auseinander, versuche durch variierenden Einfallswinkel das schummrige Restlicht einzufangen und lese drei Absätze und eine Vita, unterbrochen von ein paar überraschend eingesetzten Akzenten der kleinen Trommel. Tja, also ich bin das jüngste von vier Kindern, mal das Einzige, das Kunst macht. Meine Schwester ist in einer sehr esoterischen Heilslehre beschäftigt und meine beiden Brüder sind Informatiker und Chemiker. Ich finde das sehr seltsam. Da vorne spielen mir Musiker akkurat ausgehörte und notierte Septolen vor und dazu gibt es simultan einen Text in Form einer zeitlich völlig frei begehbaren Installation bei leidlichen Lichtverhältnissen. Ist dieses Missverhältnis intendiert? Die Programmtexte der neuen Musik sind ungefähr wie Audioguides in einem Museum, dessen Klimaanlagen derart laut sind, dass der Guide besser außerhalb der Ausstellungsräume benutzt würde. Oder wie Bildinformationstafeln, die der Betrachter eigenhändig vor das Bild stellen kann. Komponisten sind irgendwie von Haus aus, weißt du, Mythos, der Künstler werden halt irgendwie so wirr und sowas, das Gegenteil ist ja der Fall. Die Künstler, die müssen ja alle hier Anträge schreiben und so weiter und ihr Leben so organisieren mit allem. Man ist total der preußische Bürokrat eigentlich, wird man im Studium schon dazu gemacht. Wo bleibt die Fantasie fürs Medium? Das Programmtextwesen der neuen Musik ist merkwürdig unterentwickelt im Verhältnis zu ihren elaborierten Partituren. Wenn sprachliche Informationen zu dem Stück wichtig sind, dann macht eine Moderation, beamt Text, keine Literatur an die Wand oder verteilt eigens zum Stück Handouts und sorgt für Saallicht. Wenn der Text vergleichsweise unwichtig ist, dann macht das Saallicht aus, damit gelauscht wird. Oder lasst ihn weg. Also meine Eltern sind auch schon sehr alt mittlerweile. Sie waren beide mal Lehrer und sie sind ganz gelegentlich doch mal, wenn in der Nähe ein Konzert ist, wie jetzt zum Beispiel bei den Donaueschinger Musiktagen, da wohnen sie nicht so weit davon entfernt, da kommen sie auch, aber es ist begrenzt, das Verständnis. Aber sie tolerieren es und irgendwo sind sie natürlich auch, freuen sich darüber, was der Sohn da irgendwie macht. Denn irgendwie scheint es ja doch etwas Sinnvolles zu sein. Musik komponieren heißt, eine Musik gut zu finden. Woher kommt das Urteil beim Notenschreiben und teilweise wieder ausradieren? Woher kommen die Ideen? Gut, ich suche auch das Risiko. Und was mich selber betrifft, jetzt habe ich mich schon bestimmt nichts geschont mit so manchen Videos, die ich gemacht habe, zum Beispiel wollte ich mal Zähne klappern als Klangmaterial verwenden und wollte aber eben das nicht irgendwie faken, sondern ich wollte wirklich Zähne klappern haben, das durch starke Kälte ausgelöst ist und bin dann also mal wirklich in richtig kaltem Berliner Winter bei mir da aufs Dach und habe mich da dann wirklich eine ziemlich lange Zeit da halbnackt hingestellt, damit ich da richtig friere und Zähne klappere. Und ja, sowas natürlich schon strapaziös oder mal für so eine Performance, ich meine, eine halbe Stunde lang immer in so ein in die Luft programmiertes Klavier reingefallen, wo man also durch so einen 3D-Sensor dann immer, wenn man in diese Fläche in der Luft reinfällt, dann Klavierklänge auslöst. Und da habe ich mich mal eine halbe Stunde lang immer dann reinfallen lassen in dieses Luftklavier. Und danach hatte ich fast einen Bandscheibenvorfall. Das habe ich noch, ich glaube, 3-4 Monate lang habe ich das gespürt. Okay, ich habe mich irgendwie nicht gut genug mit dem Boden abgefedert oder so. Natürlich war da eine Matratze da, aber gut, solche Risiken gibt es manchmal. Das ist dann irgendwie das Berufsrisiko. Ist Johannes Kreidler mit vollem Risiko absichtlich ein Enfant terrible der neuen Musik? Ein neuer Bad Boy of Music, auf den sich die Feuilletons stürzen, skandalwitternd. Für Musik- und Kulturjournalisten ist er ein dankbares Objekt, weil er ja so schöne Konzepte zu seinen Arbeiten liefert. Über die kann man viel schreiben, diskutieren, offenlegen, ein- und zuordnen. Und weil er selbst gut und gerne darüber spricht. Fremdarbeit 2009. Für Ensemble, Sampler und Moderator. In der Kunst würde ich sagen, nur die Gesetze des Landes, in dem ich lebe. Ich möchte in Kunst nichts machen, was gesetzeswidrig wäre. Wobei ich auch da schon in ein paar Stücken, zumindest in Graubereiche, mich durchaus vorgewagt habe. Aber das würde ich sagen, das ist tabu. Und natürlich soll niemand, das steckt natürlich da schon drin, es soll natürlich niemand irgendwie irreversibel zu Schaden kommen. Fremdarbeit nennt der Komponist neuer Musik, Johannes Kreidler, die Kunstaktion, für die er einen Komponisten aus China und einen Audioprogrammierer aus Indien angeheuert hat, um typische Exemplare seiner eigenen Musik billig produzieren zu lassen. Ausgangspunkt ist ein Kompositionsauftrag für das Festival Klangwerkstatt Berlin, bei dem am 7.11.2009 um 20.30 Uhr im Studio 1 des Künstlerhauses Bethanien, Marianenplatz 2 in Berlin-Kreuzberg, ein neues Musikwerk des Künstlers gespielt werden soll. Statt dafür aber selbst etwas zu komponieren, macht Kreidler im Internet Komponisten aus Billiglohnländern ausfindig, von denen er sich nach den Vorgaben des Festivals mehrere Musikstücke schreiben lässt, die seinen eigenen Musikstil plagiieren. So liegen die Produktionskosten für das Auftragswerk wesentlich unter dem Honorarbetrag, den er selbst einstreicht. Mit der Aktion thematisiert Kreidler die global ungleichen Löhne und das Outsourcing in einschlägige Billiglohnländer, die für im Westen vergleichsweise teuer verkaufte Waren ausgebeutet werden. Mit seiner Kunstaktion führt er diese Mechanismen provokant vor und enthält sich jeder scheinbar versöhnlichen Geste, die der ökonomischen Realität widerspräche. Außerdem stellt er die Frage nach der Autorenschaft und dem Urheberrecht, indem er an die Kultur des Kopierens und Plagiierens anknüpft, für die gerade China bekannt ist. Die fertigen Stücke hat Kreidler seinen Fremdarbeitern abgekauft, so dass das gesamte Werk rechtlich allein ihm gehört und durch die GEMA weiterverwertet wird. Ja, das hat schon sehr früh angefangen. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Klavier zu spielen und mit 9 dann auch schon angefangen zu komponieren. Und das war natürlich schon ein bisschen besonders, dass ich das als Kleiner schon so gemacht habe. Und das hat sich irgendwie dann schon im Laufe der Jugend herauskristallisiert, ist, dass das doch etwas Besonderes ist und dass ich das doch verfolgen will und irgendwie, dass das, ja, dass Musik mein Leben ist, sag mal so. Kritische Stimmen werfen ihm Effekthascherei vor. Viel heiße Luft und nichts dahinter. Ein Skandaljäger, ein Konzeptguru. Mit Musik habe es wenig oder nichts zu tun. mein Anspruch ist, etwas Neues zu schaffen. Etwas, was es so noch nicht gibt auf der Welt. Also ich bin ein entweder ja, Erfinder oder Entdecker. Jedenfalls der Anspruch ist, auf irgendeiner Ebene, wie auch immer, man kann das abstrakt jetzt gar nicht definieren, was neu ist, aber von Idee zu Idee und Werk zu Werk in irgendeiner Form die Welt bereichern. Das ist der Anspruch. Nun gut, aber was Neues in die Welt zu setzen, ist natürlich riskant. Es ist immer ein Experiment, was schiefgehen kann, weil es mir selber auch noch nicht bekannt ist. Das muss sich halt erst in der Wirklichkeit erweisen. Aber selbst wenn es dann da ist und ich selber auch der Ansicht bin, ja, das ist was, was so noch nicht da war, dann springt der Funke halt bisweilen nicht sofort über. Das wäre ja sogar fast auch merkwürdig, wenn es so einfach ginge. Ich bin ja nun schon professionalisiert darauf. Ich habe es jahrelang studiert und lese dazu immer weiter Bücher und probiere aus und entwickle Dinge und arbeite an einem Stück monatelang. Und dann soll man das sofort, wenn es dann erklingt in diesen 10, 15 Minuten oder sowas, dann soll das sofort alles verständlich sein. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Musizierende Tiere, Folge 28. Zu finden im Blog Kulturtechno von Johannes Kreidler am 6. April 2017. Johannes setzt täglich neue Beiträge in seinen eigenen Blog. Gestern ein Video über das Nachsynchronisieren der Rolling Stones. Davor kaufen Künstler dem Publikum Tränen ab. Wer für Geige schreibt, schreibt ab. In Schönbergs Tradition stehen heißt, mit ihm zu brechen. Komponieren heißt, ein Instrument klauen. Originale kann man kopieren, Originalität nicht. Auch die sperrigste Kunst wird ein Millionenpublikum erreichen. Allerdings auch erst im Laufe von Millionen Jahren. Ach, das ist schon wieder so eine private Frage. Ich kann es nicht sagen, das ist mir zu privat, die Frage. Also man kann nicht alles fragen, aber die Frage, ja, lasse ich jetzt nicht davon abbringen, andere Sachen zu fragen, nur die, das, was sage ich jetzt, privat ist gar nicht, weil das so pikant wäre, sondern nur, also ich bin zurückhaltend darin zu erzählen, was ich gegenwärtig arbeite. Also ich glaube, man braucht als Künstler, oder ich jedenfalls, braucht einen gewissen Schutzraum, dass man manche Ideen muss man erstmal für sich entwickeln und man weiß noch nicht, was davon was taugt und was daraus werden könnte. Und so, da kann sich immer im Laufe der Arbeit einiges ändern und kann sich auch verrennen und irren. Und deshalb zum Beispiel, was ich gerade lese, hat mit der aktuellen Arbeit zu tun. Und es möchte ja auch einfach noch nicht so genau verbalisieren. Das sind so Dinge, die erstmal irgendwie im Bauch gären oder so. Und darüber möchte ich nicht so gerne reden. TT1, 2014-15. Für Orchester und Elektronik. Uraufführung 16.10.2015, Donaueschinger Musiktage. SWR Symphonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung Peter Oetwisch. Anders als viele meiner Stücke der letzten Jahre ist dieses ziemlich unkonzeptuell. Eine im Detail ausgearbeitete Beschäftigung mit Mikrorhythmik und Mikrointervalle ergibt sich eine ungeheure Vielfalt, die sich extrem schnell und in feinsten Tonhöhenstufen abspielen lassen, können klanglich parametrische Entwicklungen, erinnando, accelerando, physikalischen Modelle, crescendo, diminuendo, selbst im kleinsten Abständen, nur dass jeder Verlaufsform sehr auch nach oben darstellen kann. Zwei Aspekte sind darin angelegt. Zum anderen entsteht dabei ständig aus der Kombination des Bewegung durch eine Überlappung verschiedener Einzelmomente, beispielsweise eine leicht exponentielle Beschleunigung auf linear zentweise absteigenden Ton von der Versprachlichung stark bis zur Digitalisierung der Lautstärke, das Leben ergibt sich kaum eine verzichtbar erleichtert an Wahrnehmungsdifferenzierung. Why political music? First, new music is political. Second, new music can be explicit. Third, levels of expression. Fourth, effects of political arts exist, but they are not, seldom, measurable. Effects of political art exist, but they are not or seldom measurable. That's a very important point. So often in discussions people say, come on, but there's no effect of this. How can you know? I mean, do you have an insight into the heads of people? There is no proofs, I like to say. Nobody can falsify the fact that even the quartet for violin, clarinet, saxophone and piano, Opus 22 of Anton Webern, also contributed to the fall of the Berlin Wall. So, and that's of course democracy. In democracy, every vote counts. Again, a contradiction of democracy is that as a single person, it would statistically have no effect whether you go voting or not. But anyway, most people hopefully go voting, and this, in this way, democracy works. Jetzt die aktuelle politische Situation ist zweifellos aus meiner Sicht jedenfalls ziemlich unheilvoll. Mich bedrückt vor allem generell die Rückkehr zu solchen Nationalismen. Gerade ich als Künstler reise so viel um die Welt und möchte natürlich gerne meine Arbeit hinaustragen, genauso wie ich mich ja immer freue, Kunst von anderen Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen. Ja, und dann muss man jetzt wieder erleben, dass immer mehr Nationen wieder ihre Zäune da hochziehen. Und ich muss schauen, wie ich darauf künstlerisch reagieren kann. Also ich kann auch schon so viel verraten. Ich mache nächstes Jahr für die Opernhalle, werde ich ein abendfüllendes, großes Musiktheaterstück machen, das den Titel hat »Der Staat als Freund und Geliebte«, wo ich mal versuchen möchte, das Verhältnis zu einem oder zu seinem Staat dargestellt zu bekommen. Also dass man sich die Frage stellt, wenn man das mal versucht mit einem Vokabular von privaten Verhältnissen zu umschreiben, ist irgendwie das Verhältnis zum Staat, kann das etwas Brüderliches sein? Meine, früher war es sozusagen so patriarchisch, so Väterchen Zar oder sowas, der Monarch, der als Oberhaupt ganz oben drüber steht, oder der Führer, ne? Oder eben der Patriot, für den ist irgendwie der Staat eher sozusagen wie ein Liebesobjekt oder sowas. Oder ist es eher so eine geschwisterliche Liebe zu einem Staat? Das ist ein aktuelles Projekt, das ich zum Beispiel in die Richtung verfolge. Gut, jetzt habe ich doch was erzählt, was eigentlich aktuell schon im Schwange ist. Aber na gut, ich meine, dafür hat man auch schon einen Antrag bei Siemens Stiftung und so weiter schreiben müssen. Also das ist irgendwie schon fix. Ja. Charts Music 2009. Musikstück mit Visualisierung. Melodien aus Aktienkursen, arrangiert mit der Microsoft-Komponiersoftware Songsmith. Der Billion-Dollar-Song zur Wirtschaftskrise, ein vorfinanzierter Hörsturz, das teuerste Musikstück der Welt. Die schönsten Melodien schreibt das Leben selbst. Jeder Mensch ist ein Künstler, also auch die Politiker und Banker. Melodien für Millionen. Und Krisenzeiten sind immer gute Zeiten für die Kunst. Thank you for the music. Composed und copyrights by Lehman Brothers, Bank of America, General Motors, Microsoft, Warner Music Group, Heckler & Koch, Asia, Germany, Europe and USA. I'll tell you, GEMA. Wieder großer Medienhype. Mit einer gewissen Hysterie stürzten sich Kulturberichterstatter und Kulturmacher wie hungrige Wölfe auf einen fetten Happen. Ich habe mir sozusagen einen erweiterten Musikbegriff geschaffen, so in Anlehnung an den erweiterten Kunstbegriff von Beuys, dass eben doch nicht nur das Klangliche zur Musik gehört, dass das Performative, das Visuelle, eben vielleicht auch Video zur Musik dazugehört. Die Notation von Musik kann irgendwie eben auch selber ein Medium sein, in dem man künstlerisch gezielt etwas schafft. Und dann eben auch Konzepte. Und das Drumherum, das Diskutieren darüber ist irgendwo dann nicht nur sekundär, sondern gehört zum großen Ganzen für mich dazu. Am 13.01.2010 auf WDR 3 eine Besprechung. Am 7.05. im Deutschlandfunk ein Bericht. Am 3.05. im Deutschlandradio Kultur ein Bericht von Jörg Oberwittler. Am 1.5. auf Radio Fritz ein Live-Interview. Johannes Kreidler arbeitet äußerst präzise. Seine Ideen sind oft zunächst einfach. Er nimmt Dinge wörtlich und stellt Vertrautes in einen neuen Kontext. Er schafft neue Bezugsrahmen. Das irritiert, verstört, überrascht, provoziert, schockiert manche. Ich finde es erfrischend und humorvoll. Ich mag es, wenn ich um die Ecke denken muss. In der Produktion Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Brecht, am Stadttheater Freiburg, zu den wird Charts Music auf der Bühne verwendet. Johannes Kreitlers Premiere Blog 17.04. Fatz, am 30.03. kommt auf Dreisat Kulturzeit Stone, ein Bericht Heise über Charts Online, Music. On 3, am 28.03. kommt Post, auf der Deutschen Welle eine Fernsehsendung Times, mit einem Bericht BBC, über Charts Music. U-News, am Donnerstag, 29.01. kommt das Munterwegs, Stück als Collage von Dana IT20, Sindermann auf wieder Numerama, Resonanzen. Freie Presse, die Ehrensendung vom Freitag, 30.01. beginnt mit Charts Music. Gizmodo, am Musikradar, Mittwoch, 4.02. findet ein Live-Interview mit Ben BBC Fry, Radio 2 statt. Audio Porn, und am Freitag, 6.03. kommt ein Bericht. Music, auf BBC Binary Radio Punks, Tune. Tweets, die Internetfernsehshows, Passando, Rocket Boom, E-Mac, Pop-Tup 8 und Milliarden, Attack of the Show, Andrea May, Digital Audio Service, Piratenpartei, am 9.2. bringt das norwegische Radio P2 weltweit im Kulturprogramm einen Beitrag zu dem Stück. Am 15.2. wird das Stück in der Theaterkapelle Berlin bei einer Veranstaltung zur Finanzkrise von Sarah Wagenknecht gezeigt. Mittlerweile bin ich ziemlich weit vorgedrungen. Zig Videos von Johannes' Arbeiten habe ich mir im Netz angeschaut. Fetzenweise bleiben sie mir im Gedächtnis hängen. Eine Geige, die Johannes durch die Luft tanzen lässt. Zerrissene Fotos, ein nackter Frauenkörper mit Cellowirbeln statt Brustwarzen. Schüsse. Kreidler fällt um. Schnelle Schnitte. Durchaus viel Aufwand steckt dahinter. An Material, Technik, Hard- und Software. Einfach nur leicht macht es sich Johannes Kreidler nicht in seinen Arbeiten. Ja, also objektiv natürlich kann ich das nicht leugnen. Das bin ja schon, was jetzt die Resonanz betrifft und so und wo ich so gespielt werde und sowas. Bin ich erfolgreich in dem Metier, in dem ich tätig bin, und das ist natürlich für mich schon das auch, was ich mir vorgenommen habe. Man muss halt nun mal auch Karriere machen, weil erstens, damit ich irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wobei ich halt auch noch unterrichte einen Tag der Woche, damit ich da nicht so völlig abhängig bin und ich mir eben dadurch auch leisten kann, Kompositionsaufträge auch abzulehnen, die nicht dem nach sind, was ich halt künstlerisch eigentlich gerne machen will. Aber man muss aber auch Karriere machen, damit man halt die Ressourcen bekommt, dass halt ein Orchester einen auch spielt. Ja, das kriegt man ja nicht einfach so, nur weil ich jetzt mal eine schöne Orchesteridee habe, sondern ich muss mir halt einen Ruf dafür aufbauen. So ist es halt. Konzertveranstalter, Ensembles und Festivals wissen, wenn sie Kreidler bestellen, beauftragen, einkaufen, dann rechnen sie mit einem höheren Presseecho, setzen auf einen Eklat. Der stellt sich zwar nicht immer ein, aber einen Versuch ist es wert. Ich bin völlig frei darin, für einen Kompositionsauftrag zu machen, was ich will. Also nur nebenbei gesagt, ich lehne auch meistens Kompositionsaufträge ab, die schon mich von vornherein für irgendein Thema haben wollen. Man kriegt solche Anfragen, man überlegt schon mal kurz, aber meistens lehne ich das ab, weil ich meine eigenen Themen habe und weil ich grundsätzlich auch finde, Künstler sollen ihre eigenen Themen haben und Institutionen sollen nicht die Künstler als Kreativitätsdienstleister nur anstellen. Ich versuche selber als Mensch im Publikum irritierbar, verstörbar, provozierbar zu sein. Ich möchte gerne immer eigentlich hochsensibel sein mit allem, was auf der Bühne passiert, und mich erschrecken und schockieren lassen, finde ich wichtig. Und es geht dann wirklich ab, dass meine Moralvorstellungen herausgefordert werden. Und na gut, dann muss ich mir aber auch wieder ins Gedächtnis rufen, hey, in Kunst muss eigentlich alles, was im Rahmen der Gesetze erlaubt ist, muss gemacht werden und ausgetestet werden. Und also ich bin überhaupt nicht gegen Moral, aber in der Kunst ist irgendwie der Ort, wo auch Moral herausgefordert werden soll. Und okay, dann merke ich, ah ja gut, okay, da habe ich also mir schon einen Punkt, wo ich finde, das geht an die Grenze, aber Kunst soll mich gerade selber zu diesen Punkten bringen und mir wirklich Klarheit zu verschaffen, wo für mich moralische Grenzen liegen. Minus Bolero, 2009 bis 2014, für Orchester. Dauer ca. 14.30. Uraufführung am 7.2.2015, Stuttgart, Eklat Festival. Rupert Huber dirigiert das Radiosinfonieorchester Stuttgart. Der klassische Bolero von Ravel ohne Melodie. Nun gut, aber es war halt immer wieder jetzt so, dass ich Sachen gemacht habe, die halt mir den Ruf dieses Enfant Terrible eingebracht haben. Im Übrigen manchmal auch unfreiwillig. Also ich habe zum Beispiel ein Stück gemacht, das heißt Minus Bolero. Das ist der Bolero von Ravel und ich habe die Melodie ausgestrichen. Und na gut, okay, das ist natürlich irgendwie schon kühn, weil ich da wirklich keine einzige Note komponiert habe. Und ich habe nicht nur nichts getan, ich habe weniger als nichts getan, ich habe Noten noch ausradiert. Das war meine einzige sozusagen künstlerische, kompositorische Tätigkeit an dem Stück. Aber zum Beispiel ein Aspekt, den ich dabei unterschätzt habe oder überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass das dann die Hierarchie des Orchesters auf den Kopf stellt, dass dann eben nicht wie bei dem Original von Ravel eben haben dann immer die ersten Geigen, die erste Flöte, erste Posaune und so weiter, spielen die Melodie und eben alle zweiten Geigen, zweite Flöte, zweite Posaune, die spielen die Begleitung. Und jetzt in meinem Stück hört man eben nur noch die Begleitung. Das heißt, man hört eben nur noch die zweite Geige, nur noch die zweite Flöte, die zweite Posaune und die ersten Geigen sitzen fast im ganzen Stück da und machen nichts. Sowas gibt es selbst in neuer Musik eigentlich nicht. Und entsprechend war auch das Orchester eben zur Hälfte sehr erbost. Die wollten das ursprünglich nicht mal spielen. Damit habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Na gut, so passiert es halt gelegentlich. Aber ansonsten mache ich die Stücke, die ich für sinnvoll halte oder ich verfolge die Ideen, die ich schlichtweg habe. Was für einen Ruf ich damit mir erwerbe und mit welchen Labels man damit dann belegt wird, das ist mir egal. Ein Nach 53 Minuten unseres Gesprächs stoppt Johannes Aufnahme. Seine Speicherkarte ist voll. Ich bin froh, dass ich instinktiv mitgeschnitten habe. Noch ein paar Fragen. Lieblingsfarbe? Blau und weiß. Sehr bayerisch. Also weiß gilt ja als Farbe nicht, dann blau. Lieblingsessen? Ja, ich esse gerne Fleisch in vielen Variationen, aber eine bevorzugte Speise. Zukunftswünsche? Ich wünsche mir den Weltstaat. Wie sähe der aus? Dafür müssten die Menschen fähig sein, Grenzenlosigkeit zu denken. Dann wäre der Weltstaat möglich, weil es natürlich ein Staat, der ja keine Grenzen mehr hat, sondern die ganze Erde als Gebiet hat. Und deshalb müssten die Menschen fähig sein, das Grenzenlose zu denken. Im Übrigen genauso auch zeitlich, dass es auch keine Apokalypse oder sowas gibt. Solchen Glauben halte ich für Aberglauben. Aber es ist natürlich sich fast nicht vorstellbar. Insofern, man müsste noch mehr Philosophie entwickeln und vielleicht kann die Kunst eben dazu auch beitragen, eben Grenzenlosigkeit zu denken. Manche Grenzen, wie halt zum Beispiel die Grenzen von Nationen, würde ich mir schon wünschen, könnten aufgehoben werden. Und genauso zum Beispiel, ich habe mal einen Text geschrieben, der heißt Gegen Applaus. Ich würde gerne, dass Applaus abgeschafft wird, weil das einerseits ein Grund dafür ist, dass das eben immer so eine Wertung ist, die sofort stattfindet nach dem letzten Ton. Und ich finde, das sollte nicht passieren so schnell. Und zum anderen ist eben Applaus eben immer noch eine Eingrenzung der Kunst. Ne? Da läuft dann das Kunstwerk ab und dann mit Applaus abgeriegelt. Und danach geht wieder das normale Leben weiter. Und ich suche eigentlich immer wieder Möglichkeiten, wie ich das umgehen kann. Ja, klar, ja. Also ich meine, eben, schon nett, wenn du bei der GEMA trotzdem irgendwie halt für die GEMA angibst, irgendwie was du halt kollagiert hast, irgendwie so ungefähre Werte da halt, musst du da in die Maske ja eingeben, ne? Ja, klar, ja. Ja. Ja, Collage ist wahrscheinlich sicherlich eine gute Strategie. Ja. Wie bitte, was? Ich habe den Schluss nicht verstanden. Was?